aber die Mittel, über die bis heute verfügt wird, waren doch allesamt auf dem Boden der Tonalität gewachsen. Wenn sie von dort her auf ein nicht-tonales Material übertragen werden, resultieren gewisse Unstimmigkeiten, eine Art Bruch zwischen musikalischem Stoff und musikalischer Formung. Schönbergs kompositorische Souveränität hat diesen Bruch noch zu meistern vermocht. Die Antagonismen aber, mit denen er sich konfrontiert sah und welche die jüngeren Komponisten quälen, sind nicht zu verschweigen. Denn alle jene Charaktere, an denen er mit großartiger Naivität festhielt, wie an den Profilen der tonalen ersten Kammersymphonie im zwölftönigen vierten Quartett, lassen ihrer Funktion nach nicht ohne weiteres aus ihrem Ursprungsboden sich transponieren. Der Begriff der Überleitung etwa setzt verschiedene harmonische Ebenen des Modulationsplans voraus. Ohne eine solche harmonische Leistung zu erfüllen, schrumpft er allzu leicht zur formalen Reminiszenz zusammen. Selbst die zentrale Kategorie des Themas lässt sich schwer festhalten, wenn durch das Zwölftonverfahren jeder Ton gleich determiniert, gleich thematisch wird. In Zwölftonkompositionen stehen Themen vielfach wie Rudimente einer älteren Stufe. Andererseits aber hat einzig Kraft jener und verwandter Kategorien bei Schönberg inmitten der Zwölftontechnik der musikalische Sinn, das eigentliche Komponieren, soweit es mehr ist als bloße Anordnung, sich gerettet. Sein Konservativismus in diesem Betracht ist nicht einem Mangel an Konsequenz, sondern eben der Sorge zuzuschreiben, dass das Komponieren zum Opfer der Präformierung der Mittel werden könnte. Seine jüngsten Nachfolger begehen einen Kurzschluss, indem sie eine Antinomie, die Schönberg mit Grund in den Kauf nahm, unbeschwert lösen wollen. Absichtsvoll vergessen sie den musikalischen Sinn und seine Artikulation, die Schönberg zu zögern gebot, und glauben, die Herrichtung der Töne sei bereits die Komposition, sobald man aus dieser alles fortgelassen habe, wodurch sie zur Komposition wurde. Sie bleiben stehen bei der abstrakten Negation und ziehen auf eine leere, fröhliche Fahrt, in der bei denkbar komplizierten Notenbildern eigentlich gar nichts mehr geschieht. Das mag ihnen denn auch erlauben, unbefangen eine Partitur an die andere zu reihen. Die Entwicklung setzt bereits mit Schönbergs Schüler Anton Webern ein. Dessen spätere, gerade in ihrer skeletthaften Einfachheit, überaus schwierige Werke trachten, mit dem Widerspruch fertig zu werden, durch eine Verschmelzung des Fugen- und des Sonatenwesens. Der letzte Webern möchte die musiksprachlichen Mittel so ganz nach dem neuen Stoff, den Zwölftonreihen, richten, dass er dem Verzicht auf musiksprachliche Mittel zuweilen schon sehr nahe kommt und die Musik auf die nackten Vorgänge im Material, das Schicksal der Reihen als solcher reduziert, ohne freilich je den musikalischen Sinn vollends zu opfern. Diese Perspektive verfolgen neuerdings eine Reihe von Komponisten weiter. An ihrer Spitze steht Pierre Boulez, Schüler von Messiaen und Leibowitz, fraglich ein durch und durch gebildeter, überaus begabter Musiker von höchstem Formniveau und einer Kraft, die sich auch mitteilt, wo er alle Subjektivität verleugnet. Er und seine Anhänger sind darauf aus, zugleich mit den Resten des traditionellen musikalischen Idioms auch jegliche kompositorische Freiheit als Willkür zu beseitigen. In der Tat ist jede Regung des Subjekts in der Musik eine der musikalischen Sprache. Man hat also vor allem versucht, in die strenge Ordnung des Zwölftonverfahrens auch die Rhythmik hineinzuziehen und schließlich das Komponieren überhaupt durch eine objektiv-kalkulatorische Anordnung von Intervallen, Tonhöhen, Längen, Kürzen und Stärkegraden zu ersetzen, eine integrale Rationalisierung, wie sie wohl in der Musik kaum zuvor visiert worden ist.